den Sunday Service Empfang in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK. Und hier geht's in der zweiten Stunde weiter, natürlich mit den Konzerttipps. Was läuft so die kommende Woche in Hamburger Clubs? Ich habe ein paar Sachen für euch rausgesucht. Und gerade eben ging's schon mal los mit Curtis Harding, ein ziemlich talentierter amerikanischer Soul-Sänger, der im Herbst letzten Jahres mit Soul Power eine ziemlich eindrucksvolle Platte veröffentlicht hat, war auch in dem Zuge schon mal in Hamburg zu Gast im Mojo Club und er spielt ja dort schon wieder und zwar am Dienstag, den 3.3. Curtis Harding live auf der Bühne des Mojo. Am gleichen Tag in der Markthalle spielen Death From Above 1979, das Konzert schon seit Wochen ausverkauft, deshalb hier auch an dieser Stelle auch kein Lied von dieser Band. Stattdessen am Mittwoch, den 4.3. geht es weiter mit Satellite Stories. Die spielen im Molotow, haben gerade mit Vagabonds eine Platte am Start, die diese Woche veröffentlicht wird. Und davon hören wir hier den Song Polarized. I never get myself from my beliefs, 'cause all goes by, so wait for me, please. I never search for any enemies, so they can stay away. That are free, the things you can't have are the ones you just need. You always feel like missing a piece. It's just how it seems to be. Das waren Satellite Stories, das Ganze vom neuesten Album Vagabonds und live spielt diese Band am Mittwoch, den 4.3. im Molotow. Am gleichen Tag, am Mittwoch, ist Ken Stringfellow zu Gast in der Hasenschaukel. Ihr kennt ihn hoffentlich alle als Solokünstler und auch als natürlich Mitglied von den großartigen Posies. Hier kommt Ken Stringfellow mit Super Wise. Seventh nitrogen, lips are swollen. Try again, try again. There were others, but I think I could forget them. Forget. Rotating like a single cell in a heart pump. Lying in a spent fuel well, I'm an Ken Stringfellow mit seinem Song Super Weiß erschien dieser Song auf dem Album Danzig in the Moonlight. Schon 2-3 Jahre auf dem Buckel das Ganze. Ja, und Ken Stringfellow spielt in der Hasenschaukel am Mittwoch, den 4.3. Auch ungewöhnlich kleine Bühne für diesen ja eigentlich doch relativ bekannten Singer-Songwriter. Dann kommen wir zu Donnerstag, den 5.3. Da spielen die Champs in der Molotow Bar. Die Champs, das sind zwei Brüder, Michael und David Champion heißen sie. Champion ist aber auch der Name Champs bei dieser Band. Haben gerade erst mit Vermala eine neue Platte veröffentlicht und die spielen, wie gesagt, live in der Molotow Bar. Und hier kommen sie mit ihrem Song Send Me Down. All that I need is my lady. Help me out, help me out, help me out. Time battles hard and I'm crazy. Send me down, send me down. Stepped outside under the moonlight, I was hoping to get through to you. Cutting out across the cold night was a rider chasing the blue. The horsey road, it didn't seem right, it was too torn up to be true. I dropped my arms, rolled my head, and ran on out into the blue. All that I found myself under the gold dust. The rifles cut through the night. Spirits riding on the old rust. The rider was way out of sight. I knew I must soldier on, see my lady tonight. Then from the dust a demon rose, banished me from sight. All that I need is my lady. Help me out, help me out, help me out. Time battles hard and I'm crazy. Send me down. Send me down. Das waren Champs und bitte bei deren Konzert am Donnerstag in der Molotow Bar nicht die Feuerzeuge für die authentische Atmosphäre vergessen. Der Track gerade eben vom neuesten Album The Mailer von der Band, die von der Isle of Wight kommt und ja, ganz gemächliche Musik macht, live sicherlich auch. Dann am Donnerstag sind The Pleasures zu Gast im Molotow auf der großen Bühne. Dirk Darmstädter spielt in der Hasenschaukel. Von beiden habe ich jetzt nichts für euch da, weil klar, Dirk Darmstädter kennt man, von den Pleasures habe ich selbst nichts. Und dann spielen HGIT, diese total verrückte Combo aus Hamburg, im Übel und Gefährlich von ihrem vor kurzem veröffentlichten Album Mega Bobo, kommen hier HGIT mit Schneefenster. So nah sein. Wir gucken durch das Fenster, dass das Fenster steht zwischen uns. Deine Schwester öffnet das Fenster. Ich dachte, ihr seid Schwestern. Oben auf dem Fenster. Komm, wir drehen ein Messer. Oben auf dem Fenster. Wir drehen ein Messer. Oben am Fenster. Am Fenster. Ich sehe alles doppelt hinterm Fenster deiner Schwester. Du ziehst ne Line von hier bis Idaho. Ich dachte, ihr seid Schwestern. Oben auf dem Fenster. Mit schönen großen Ausschnitt auf dem Fenster. Ich schieße mit dem Fußball aus dem Fenster. Ich fliege mit dem UFO aus dem Fenster. Das UFO passt genau durchs Fenster. Es hat hinten auch ein Fenster. Ich seh mich selbst im Fenster. Ich wein allein. Auf dem Snowboard auf St. Moritz. Ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Und ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Nein, ich will mich nicht mehr zähmen, Lawine der Tränen. Das war das Schneefenster von H.G.I.T. Da ist dann ein bisschen der Text ihnen ausgegangen zum Schluss, zumindest die Ideen für den Text. Ja, die Band trotzdem eigentlich ziemlich spannend, finde ich. Mega Bobo, wie gesagt, das neueste Album der Band erschien im Herbst und ihr könnt H.G.I.T. live sehen im Übel und Gefährlich. Dort spielen sie am Donnerstag, den 5. März. Ebenfalls Donnerstag findet statt unser Konzerttipp der Woche. Diesmal im Hafenklang mit Purling Hiss. Hier kommen sie mit Where's Sweet Boy? Yeah. Das waren gerade eben Purling Hiss mit ihrem Song Where's Sweet Boy. Die Band spielt am, na, wann ist es hier noch? Am Donnerstag, den 5.3. im Hafenklang. Purling Hiss wissen, wie die Gitarren klingen müssen, laut und dreckig, aber trotzdem mit einer großen Vielfalt an Melodien dabei. Die Band kommt aus Philadelphia, machte besten Garagenrock von Neuseeland-Sound der 90er bis hin zum britischen Postpunk der frühen 80er. Und dem SST-Beck-Katalog reicht das musikalische Spektrum auf ihrem letzten Album Werden. Das war ihre 5. oder 6. Platte, die sie veröffentlicht haben. Sie verneigen sich vor Neil Young, wenn es etwas folkiger wird. Und manchmal grüßen auch die großen Firehose, tolle Band um Mike Watt damals, wenn die Gitarren etwas melodiöser schwirren. Und das könnte ein unvergesslicher Abend werden, wenn Purling Hiss am Donnerstag im Hafenklang auftreten. Hier kommen sie nochmal mit Aging Faces. Das war der Song Aging Faces von Purling Hiss, einer Band aus Philadelphia. Die tritt auf am Donnerstag im Hafenklang. Und das Ganze ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Tolle Band mit tollen Alben, toller Musik. Und ich schätze mal auch, dass die live noch ein bisschen rauer sind als auf Platte. Und dass es, glaube ich, ziemlich zur Sache gehen wird. Also hingehen Donnerstag, Purling Hiss im Hafenklang. Weiter geht's mit Freitag, den 6.3. Die Buzzcocks spielen im Knust. Buzzcocks sind eine ganz, ganz alte Punkband aus England, gegründet 1976, dann bis 81 Musik gemacht, dann gab es fast 10 Jahre Pause dazwischen, inzwischen reformiert und haben auch letztes Jahr eine neue Platte veröffentlicht, die ich nicht gehört habe, deshalb ein ganz, ganz alter Hit von den Buzzcocks, Orgasm Addict. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks, but now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. In the back door with Teddy magazine, so your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. You're getting a heat, you're getting a soul. Cause you're still keeping me in your meat up open. You're no chasm addict. You're no chasm addict. You're Kika Sanova. You're no Joseph Pizza. Live on a fucking yourself to death. Oh, chasm addict. You're no chasm addict. Christmas cakes, butcher's assistants and bellhops. You've had them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with nobody hair. Ooh, so well you're asking it and alley and your voice is steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Das war der Orgasm Addict von den Buzzcocks. Immer noch großartiger Song, obwohl er auch schon locker ein, ich will nicht sagen, halbes Jahrhundert, aber fast auf dem Buckel hat. Die Jungs haben das auf jeden Fall so viel Jahre in ihrer Geburtsurkunde stehen. Die Buzzcocks spielen live am Donnerstag, den 6.3. im Knus. Das ist bestimmt auch eine tolle Angelegenheit, vor allen Dingen, weil der Sänger, das Gründungsmitglied dieser Band, Pete Shelley, immer noch mit dabei ist. Ich weiß nicht, inwiefern sonst die Originalbesetzung mit da am Start ist. Ich schätze mal, da wurde schon ziemlich viel durchgetauscht, aber ich glaube, auf den Sänger und der Stimme kommt es auf jeden Fall an bei dieser ehemals auf jeden Fall großartigen Band. Dann spielt Tiger Lou am Freitag im Molotow. Das Konzert ist ausverkauft, deshalb auch nichts an dieser Stelle von Tiger Lou. Und wir springen auf oder zum Sonntag, dem 8. März. Da spielt Father John Misty im Nordspeicher. Er hat ja gerade erst eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel I Love You Honey Bear. Und ja, hier ein Song von Father John Misty. Thank you. don't give in to despair, 'cause I love you. I Love You, Honey Bear, das war der Titelsong vom neuesten Album von Father John Misty, das zweite Werk von Josh Tillman, der früher mal Schlagzeuger bei den Fleet Foxes war. Inzwischen ist er dort ausgestiegen, macht Solomusik als Father John Misty und tritt auf im Nordspeicher am Sonntag, den 8.3. Am gleichen Tag sind Spain zu Gast im Nachtasyl. Spain, die Band aus Chicago, kommen sie, glaube ich, um Josh Hayden, auch so eine Band, die so Slowcore-Ansätze hat. Und ja, von ihnen hier hören wir den Song, ja, so noch gleich, Love at First Sight vom einen der letzten Album, Sergeant Place. Wish. Love It, First Sight, das war ein Song von Spain, die Band übrigens nicht aus Chicago, sondern aus L.A. natürlich, spielt live im Nachtasyl und zwar am Sonntag, das ist der 8. März. Am gleichen Tag sind Element of Crime zu Gast in Hamburg, die Band aus Berlin, um den Sänger, Gitarrist und Trompeter Sven Regener, ist ja extrem erfolgreich, man sieht an ihrem Auftrittsort, was ich immer so ein bisschen verwirrt, weil ich finde, so kommerziell ist die Musik doch irgendwie gar nicht. Element of Crime spielen am Sonntag in der Sporthalle. Hier kommen sie mit ihrem Song Rette mich vor mir selbst. Nie zuvor habe ich ein Lächeln gesehen wie das deine, so wild und so schön wie ein Strand an der Nordsee, wenn die Flut nach dem Land greift und donnernd ans Ufer schlägt und der Strand sich dennoch kein bisschen bewegt, sondern ausharrt, bis er nach und nach untergeht. Das sind die Bilder, auf die einer kommt, nichts mehr versteht. Heimatlos und viel zu Hause, unterbeschäftigt und viel zu tun. Rette mich vor mir selber, Hauptsache Liebe und Hauptsache du. Siehst du die Morgensonne so rot wie ein Erdbeer? Marmeladenbrot, das ein Kind für die Schule geschmiert bekommt und das gleich auf dem Hinweg schon alle Bücher versaut, bis das Kind, das auf gute Noten vertraut, es auf ist und wie ein Backenhörnchen dran kaut. Das sind Geschichten, die einer erzählt, der an gar nichts mehr glaubt. Heimatlos und viel zu Hause, unterbeschäftigt und viel zu tun. Rette mich vor mir selber, Hauptsache Liebe und Hauptsache du. Ein Tag beginnt, der für jeden, der nur ein bisschen spinnt, ein Versprechen auf etwas Großes in sich birgt, an dem sich keiner alleine gehört und Zurückhaltung nichts Gutes bewirkt und ein peinliches Geständnis keinen mehr stört. Das sind die Worte, die einer findet und keiner mehr hört. Heimatlos und viel zu Hause, unterbeschäftigt und viel zu tun. Rette mich vor mir selber, Hauptsache Liebe und Hauptsache du. Rette mich vor mir selber, Hauptsache Liebe und Hauptsache du. Rette mich vor mir selber, Hauptsache Liebe und Hauptsache du. Rette mich vor mir selbst. Das empfiehlt hier Sven Regener von Element of Crime, der Song von ihrem aktuellen Album Lieblingsfarben und Tiere. Im Herbst erschien diese Platte und die Band spielt live am Sonntag in der Sporthalle. Das ist der 8. März. Am Montag noch 4 Konzerttipps für euch. Los geht es mit The Alcoholic Faith Mission, einer Band aus Dänemark. Die tritt auf am Montag im Molotow, hat auch eine neue Platte im Gepäck, die aber erst im Ende März eher so veröffentlicht wird. Ich habe sie noch nicht da. Das ist aber ein etwas älterer Song hier von Alcoholic Faith Mission. Der heißt Into Pieces. Alcoholic Faith Mission hörten wir gerade mit Into Pieces. Die Dänen sind zu Gast im Molotow am Montag, den 9.3. Ebenfalls im Molotow zu Gast, und zwar in der Molotow Bar, sind Pond. Pond kommt aus Perth, ist ein Ableger von der Band Tame Impala, haben gerade eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Man It Feels Like Space Again. Davon der sehr schöne Song Elvis Flaming Star. Tja, das waren also Pond mit ihrem Song Elvis Flaming Star. Die Band aus Australien ist zu Gast im Molotow, und zwar in diesem Fall in der Molotow Bar am Montag, dem 9.3. Und dann noch ein dritter Konzerthinweis für nächsten Montag fürs Molotow, und zwar im Karate-Keller. Noch so eine kleine Bühne, die es in der neuen, was heißt neu, seit Herbst Molotow-Location an der Reeperbahn gibt. Dort tritt auf Max Geary, ein junger Singer-Songwriter aus den USA, der wirklich hier eine schöne EP veröffentlicht hat, die einen Titel hat. Moment, suche ich kurz raus. Da steht's: All I Ever Want, The Sonic Factory Sessions. Von dieser EP hören wir Max Geary mit seinem Song Black Metal. Tja, wirklich ziemlich guter Song, muss ich sagen hier. Black Metal, einer von vier Songs von seiner EP, die er gerade veröffentlicht hat. Max Geary war das. Der kommt aus den USA und spielt im Molotow im Karatekeller am Montag, den 9.3. Dann noch ein allerletzten Tipp hier vom Sunday Service, und zwar Gusta, eine Indie-Band aus den USA, spielt in der Prinzenbar von ihrem letzten Album Evermotion, auch ganz frisch erschienen Anfang des Jahres. Hier ihr Song Doing It By Myself. Wie gesagt, Gusta live am Montag, den 9.3. in der Prinzenbar.